Kundgabe 4764. Empfangen durch Bertha Dodder am 25.10.1949. Not, Glaubensprobe. Gott deckt die Bedürfnisse des Körpers. Alles kann euch genommen werden, doch ihr werdet nicht zu darben brauchen, so ihr euch nur mir empfehlet. Von mir geht alles aus, und also kann ich euch auch zu jeder Zeit wiedergeben, wessen ihr bedürfet zur Erhaltung des Lebens. Doch ihr dürfet nicht nur eures Körpers gedenken, sondern nur darauf achten, dass ihr die Seele nicht in der Not lasset, denn um ihretwillen allein tritt die Not des Körpers an euch heran. Wer aber sein Seelenheil allen körperlichen Bedürfnissen voransetzet, den werde ich nicht in der Not der Seele und des Körpers belassen. Und also brauchet ihn auch keine Sorge zu belasten um irdische Dinge. Denn ich weiß stets, woran es ihm mangelt, und gebe ihm zur rechten Zeit. Und so lasset euch nicht schrecken, wenn ihr in eine Not geratet, die euch unüberwindlich erscheint. Wisset, dass ich immer in Bereitschaft bin und nur um eurer selbst willen ihr die Glaubensprobe bestehen müsset, bevor ich eingreife. Erschrecket nicht, sondern glaubet nur und lasset mich also wirken für euch. Was sich an euch vollzieht, ist ein Erlösungsprozess von sicherster Wirkung. Und so wie ihr nun euer ganzes Leben so betrachtet, muss jede Angst von euch weichen. Bin ich es doch, der euch zu seinen Kindern gestalten will und euch darum das Leben gab. So ihr also euren Vater in mir erkennet, könnet ihr euch getrost mir anvertrauen im festen Glauben, dass der Vater seinen Kindern hilft, wo immer es nötig ist. Doch ich mache euch darauf aufmerksam, auf dass ihr nicht verzagt in Tagen der Not, dass ihr nicht ängstlich werdet, sondern vollgläubig nur eure Augen erhebet zu dem, von dem euch Hilfe kommt. Und er wird euch helfen, weil ihr seine Kinder seid und weil ein Vater seine Kinder liebt und ihnen diese Liebe ewiglich nicht entziehen wird. Amen.